Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Herzlich willkommen auf Agora Hamburg. Öffentliche Diskussion zu einem Thema, was man selber wählt. Hallo Welt! Hallo Welt! Ja, was ist unser Thema? Unser Thema heute ist KI. Ah ja. Und ich bin der Meinung, dass KI eine ziemliche Bedrohung für uns darstellt. In vielerlei Hinsicht. Ah, sehr interessantes Thema. Ja. Sehr interessantes Thema. Ja, alles klar. Genau, ich war unhöflich. Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich bin Nathan. Hi. Hi, ich bin Elias. Elias. Ja, moin Elias. Herzlich willkommen. KI wird uns alle töten, ist das Thema. Nein, nicht unbedingt, es wird uns alle töten. Aber ich finde, es hat bedrohliche Implikationen, um es so auszudrücken. Okay, Was sonst so? Also nicht alle töten? Was sind die nicht alle töten. Ich finde, es ist eine Bedrohung für die Authentizität von zum Beispiel Berichterstattung. Also das ist meine Meinung darüber. Aha, das ist wahrscheinlich das, was dich hauptsächlich interessiert. Ja, aber, ja. Ja, okay. Authentizität von Berichterstattung. Ja, okay. Ich meine... Also KI-generierte Zeitungsartikel. KI-generierte Zeitungsartikel und dergleichen. Ich finde, das ist halt eine sehr schwierige Sache, wenn das einfach zugelassen wird, dass halt solche KI-generierten Bilder einfach gleichwertig sind mit echten Fotos. Und dass es halt leicht gehandelt wird und dass dann halt der Betrachter nicht weiß, was guckt er sich genau an. Und das wissen eben viele nicht. Ja, also vor allem, also noch gibt es teilweise ja irgendwie Fehler in KI-Bildern oder so. Aber natürlich, auch, aber es werden immer weniger. Und es werden immer weniger insofern. Ist und es wird immer Zeit. Besser. Es ist erschreckend, was KI manchmal so machen kann. Ja, das stimmt allerdings. Okay, und die Bedrohung ist, also Bilder sind es, also Texte, also Bilder. Ich beziehe mich auf Bilder, Texte. Und Videos langfristig wahrscheinlich sogar auch. Natürlich Videos, wenn die Technik dahinter ist. Ja, das ist sie mittlerweile schon, das ist gruselig manchmal. Ja, doch durchaus, das stimmt. Das geht auch schnell, ne? Das geht schnell. Ja, okay, ja. Und die offensichtlichen Fragen mal kurz zuerst. Was ist das Problem dabei? Nun, wenn man nicht mehr weiß, was man sich anguckt und ob man dem trauen kann. Ich finde, das ist das Problem dabei. Man weiß nicht mehr, was sehe ich, ist das, was ich sehe, echt? Mit was für einer Intention wurde es kreiert? Was steckt dahinter? Und das... diese Linie halt immer mehr verwischt, das macht mir halt Sorgen. Und siehst du das Problem mehr bei bestimmten Medien, also mehr bei Bildern als bei Texten oder bei allem? Ich sehe es bei beiden. Es kann ja beides sein, aber vorwiegend Bilder, weil ich mich offensichtlich damit auseinandersetze. Das ist das Interessengebiet. Ja, ich glaube, ich würde dir zustimmen. Ich würde auch sagen, dass es hauptsächlich bei Bildern und Videos, also ist ja Bewegtbild, wie auch immer, da sehe. Aber ich frage mich, ob das... was genau das verändert oder warum das der Fall ist. Weil folgendes, also mein Gedanke dazu wäre, ich meine, bei Text hast du das Problem im Prinzip immer, oder? Also das Interessante an Bildern ist... Der Text wird ja beeinflusst durch die Person, die ihn schreibt natürlich. Ja, genau. Und da einen komplett neutralen Standpunkt zu finden, ist halt schwierig. Ja, genau. Oder vielleicht sogar unmöglich, je nachdem. Ja. Also die interessante Entwicklung für mich ist halt, Bilder oder Video war halt in den letzten Jahrzehnten ein interessantes Medium, weil es so gefühlt, wenn es gefilmt wurde, dann war es echt, so ungefähr. Also wenn du ein Video hattest, dann war das ein Beweis, sozusagen. Natürlich, aber das ist natürlich auch nicht immer der Fall, weil digitale Nachbearbeitung existiert. Ja, aber auch die war ja, also... Ja, auch die konnte man recht je schnell nach erkennen. Zeitraum war die jetzt sehr natürlich. Schwer, sag ich mal, zu faken oder sonst was. Und natürlich geht das auch immer mehr. Genau, aber die Idee, oder der Gedanke, den ich dabei hatte, ist halt, naja, aber Text hatte eigentlich dieses Problem schon immer, oder? Also ja, wenn natürlich. Ich einen Zeitungsartikel gelesen habe, dann habe ich schon immer gewusst, natürlich, aber könnte irgendjemand irgendwas aufgeschrieben haben. Durch bildliche Medien, wie zum Beispiel Fotografie, kam dann halt dieser Schritt dazu, dass Berichterstattung ehrlicher werden kann. Und jetzt durch KI machen wir diesen Schritt wieder zurück. Genau. Das heißt, das ist so ein bisschen die Entwicklung. Ne? Also wir verlieren etwas, was wir vorher als Beweis betrachtet haben. Ja. Also wir verlieren den Status davon, weil es jetzt halt genauso gefälscht werden kann wie ein Text. Ich kann, früher konnte man schreiben, das und das ist da und da passiert. Und jetzt kann man einfach ein Foto erstellen, wo es so aussieht. Wo prinzipiell alles sein könnte. Ja, genau. Das heißt, wir verlieren dieses Harte. Okay, und du hast gerade gesagt, dass das Gute an dem Status von Bildern oder Videos war halt, dass wir dadurch, Berichterstattung kann ehrlicher werden und halt überprüfbar. Ja, kann ehrlicher sein, es ist halt mehr überprüfbar. Natürlich ist das mit digitalen Medien dann wieder was anderes, aber zum Beispiel, wenn man davor schaut, wo Leute noch Filme nutzt haben. Irgendwo gab es auf jeden Fall so ein Fenster. So, du kannst immer auf das Negativ zurückschauen und dir sicher sein, dass das Foto nicht gefälscht ist oder eben gefälscht ist. Ja. Beziehungsweise zum gewissen Grad dann halt die Manipulation auch nachvollziehen, falls eine vorgefallen ist. Ja, okay. Wobei das ist, also das ist dann ja schon sozusagen ein detaillierter und eingehender Prozess. Ne? Also da muss ja irgendjemand losgehen und den Film finden. Also wenn ja, jetzt eine unabhängige Quelle das überprüfen möchte, dann... Genau, aber es gibt die Möglichkeit. Ja, das ist... könnte man die Möglichkeit, ist das umsetzbar bei digitalen Medien? Ich bin dafür, dass alle Leute einfach wieder auf Film schießen, wenn es darum geht. Ah, okay, auch interessant. Ja, also okay, das sind ja zwei verschiedene Wege, was Ähnliches zu erreichen, nämlich halt die Zuverlässigkeit von dem Medium sozusagen wiederherzustellen. Das ist eine Möglichkeit, wäre die Zeit zurückzudrehen sozusagen. Naja. Ja, so ein bisschen, was die Technik angeht, ja. Na, ist einfach so könnte man das erreichen. Es gäbe natürlich auch andere Wege. Ja, das ist der einzige, der mir gerade einfällt. Ja, aber das wäre halt ein interessanter Weg. Einfach alle, ich sag mal, Fotos, die für Presse verwendet werden oder so, müssen halt irgendwo einen Film hinterlegt haben, Passfotos muss ich gar nicht drüber. Der Verlag reden. Oder sonst was, jedes Foto, was als offiziell gelten muss, muss irgendwo, dann gibt es irgendwo gegen kontrolliert werden. Ja, genau. Und dann liegen da sozusagen die Originale. Und ich meine, große Redaktionen hatten das früher, die hatten ein großes Archiv, beziehungsweise dann teils auch die Fotografen persönlich. Aber trotzdem, dieses Archiv liegt halt vor und man kann es halt immer wieder nachprüfen. Da muss man ja auch jemanden bezahlen, der losgeht und das Foto natürlich, macht. Natürlich ist es viel Aufwand. Aber wäre das denn nicht etwas, was es wert wäre zu tun, wenn man ehrliche Berichterstattung haben will? Und wenn das wirklich etwas ist, was einem wichtig ist? Ja, und vor allem wäre es, also unabhängig davon, ob man es möchte, also naja, nicht ganz unabhängig davon, aber gerade in der Landschaft, wo Fotos immer weniger zuverlässig werden, wäre es halt auch sozusagen ein Verkaufspunkt oder ein Alleinstellungsmerkmal sozusagen. Also wenn jetzt ein Verlag, wenn jetzt 5 Jahre in die Zukunft und alle Artikel sind mit KI-gestützten Bildern. Ich will nicht wissen, wie viele Sachen schon allein vom Text KI generiert sind. So. Ja, das stimmt, aber ich muss sagen, bei textgenerierten KI, keine Ahnung, da habe ich nicht diese starke Gegenreaktion, weil eben dieser Unterschied fehlt. Natürlich, weißt du? Weil es ist halt, ob jetzt eine Person sich hinsetzt und einen Text schreibt, wie der Person der Text gefällt oder Natürlich. Der Text KI generiert ist. Auf so einer persönlichen Ebene sträubt es sich mir, KI geschriebene Texte zu haben. Ja, aber in einem Kontext der Berichterstattung. Ja, genau. Da ist halt ein anderes Problem bei Bildern oder Videos vorhanden. So. Ja, genau. Ja, und gerade da, ne, wenn halt in 5 Jahren so alle Fotos KI generiert sind, dann wäre es halt ein Alleinstellungsmerkmal, auch als Verlag zu sagen: Leute, bei uns ist jedes Foto mit einem Film irgendwo abgelegt. Ja. Also bei uns kann man sich darauf verlassen, wenn wir ein Foto veröffentlichen, dann. Und wir können es halt auch nachweisen. Natürlich. Interessanter Gedanke. Ich hatte halt zuerst eher so an digitale Lösungen gedacht, ob man irgendwie halt, keine Ahnung, was sind das? NFTs sind doch darauf ausgelegt, unverwechselbar zu sein. Ja, das könnte man natürlich auch mit digitalen Dateien machen. Also halt in irgendeiner Weise sozusagen digital etwas Ähnliches erreichen. Wie, also ein Unikat schaffen, was dann so gesehen unnachweislich das Original ist. Ja, genau. Nee, nachweislich. Das ist wichtig, das ist unnachweislich. Ja, genau. Das ist ja, guck mal, easy. Wir haben das Problem gelöst. Ja, sehr schön. Easy. Ich habe noch erstaunlich viel Zeit. Nein, war nur Spaß. Wir können gerne weiter darüber nachdenken und weitere Aspekte beleuchten. Was ist der Status jetzt gerade? Für wie bedenklich hältst du den Status jetzt gerade sozusagen in der Berichterstattung? Wie groß meinst du, ist das Problem jetzt schon? Also ich meine, dass mir noch keine KI-generierten Inhalte bewusst aufgefallen sind. Aber das heißt nicht, dass es sie nicht gibt, natürlich. Zum Beispiel irgendeine Situation, zum Beispiel, das hat sich vor 2 Tagen, vorgestern oder so, in Rahlstedt abgespielt. Da hat ein Mann irgendwie seinen Vater angeblich angezündet und wurde dann von der Polizei erschossen. So, wer sagt, dass in einer Zeit von KI-generierten Bildern die paar Bilder und Videoaufnahmen, die man da gesehen hat, echt sein müssen? So. Ja, okay, ja. Ja, also dieses Misstrauen schleicht sich halt immer ein. Ja. Ne? Also dann wäre noch die Frage, warum findet sowas irgendjemand? Wobei, Schlagzeilen, ne? Ja, Schlagzeilen, genau. Boah, warte. Schlagzeilen, Kapitalismus, immer mehr verkaufen. Ja, krass, ja, okay. Und dann also, prüft ja auch nicht unbedingt jemand nach. Also ich meine, die Leute, die in Rahlstedt wohnen, hätten vielleicht was mitbekommen. Die hätten wahrscheinlich was mitbekommen, aber jetzt zum Beispiel auch in einem anderen Kontext, dass halt das Geldmachen darüber gestellt wird, ehrliche Berichterstattung zu machen. Ja, ist. Können mir vorstellen, dass die Bild als erstes damit anfängt. Ja, okay. Einfach so alle Leute, die halt eh darauf ausgelegt sind, eigentlich Hauptsache so reißerisch wie möglich genau. Und denen es nicht darum geht. Oder genau, und dann einfach einen KI-generierten Artikel mit einem schönen, gewalttätigen, vielleicht verpixelten KI-generierten Bild. Mit irgendeinem Vornamen und einem Alter in Klammern und irgendwas ja nicht sagen. Ja. Und dann, wer weiß, ob das echt ist. So, wie kann man das nachprüfen? Also natürlich, man kann das auf verschiedene Arten nachprüfen. Also wenn es halt um Straftat geht oder sowas, kannst du es halt ja, dann, schon nachprüfen. Ja, dann kann man, ne, schon nachprüfen. Also, wenn es jetzt etwas Kleineres, nicht ganz so Relevantes ist, zum Beispiel, oh Gott, irgendein extrem linker Politiker war auf einer pro-rechten Demo zu sehen. Aber das Foto existiert nicht, es ist KI-generiert. Okay, aber von einem echten Politiker quasi. Ja, oder? Von einem echten Politiker. Achso, dann geht's da, also okay, da wäre wahrscheinlich auch irgendwie Rufmord oder, also ja. Rufmord, weiß ich nicht, wäre wahrscheinlich auch wieder strafrechtlich relevant. Sozusagen. Ja, natürlich, aber an sich auf so einer Demo zu sein, ist ja keine Straftat. Und deswegen gibt es da keine Register, wo man das mit nachprüfen könnte. Das heißt, ein KI-generiertes Bild von diesem hypothetischen Politiker auf dieser hypothetischen Demo. Man hat keinen hundertprozentigen Beweis, dass es echt ist. Ja, genau, so rum verstehe ich es, aber andersrum könnte dann wahrscheinlich der Politiker wiederum klagen und dann gäbe es Zeugenaussagen, ja, oder sonst was und so weiter. Aber natürlich, also ich denke nur gerade darüber nach, wie die Dynamiken sind. Das heißt, das könnte Leute davon abhalten, solche Stories zu erfinden. Alles, was überprüfbar ist, ist halt dann theoretisch, also vielleicht nicht alles, was überprüfbar ist, aber du kannst halt tendenziell verklagt werden, schätze ich mal, für falsche Berichterstattung. Also ich weiß nicht genau, wo die Grenzen sind, ob man irgendwelche kleinen Dinge erfinden kann. Und dann kann man sich rauswinden oder halt... Naja, natürlich wird man dann verklagt, aber die Schlagzeile ist trotzdem existent. Die Schlagzeile hat trotzdem Geld gemacht. Genau, das wäre halt... Und je nachdem, halt, wie viel Geld es gemacht hat, ist es vielleicht irrelevant, ob du verklagt wirst. Dann zahlst du davon halt einfach die Gerichtsprozesse. Ja. Ja, genau. Das, die eine Sache sozusagen, wenn du einfach nur am finanziellen Aspekt interessiert bist und einfach das Geld schon gemacht hast, ist natürlich, was soll's, ne? Und der zweite Aspekt ist natürlich, wenn es dir darum geht, ein bestimmtes Gerücht in Umlauf zu bringen, und du es in Kauf nimmst, dass du später halt verklagt wirst. Dann ist das Gerücht halt da. Es ist in den Köpfen der Leute. Das ist halt immer so, ne? Ja. Weil Falschbehauptung ist halt immer so eine Sache. Es ist halt im Umlauf und wer die Aufklärung dann mitkriegt. Ich finde, der Begriff Fake News bekommt mit KI nochmal ein ganz neues Level an Möglichkeiten. Das ist nochmal ein anderes Level an Fake News. Ja. Das kannst du einfach jede Story erfinden und mit Videomaterial unterstützen. Ja. Und Leute werden es glauben. Das ist das Ding. Ja, oder... Ja, okay, wobei, wie ist das bei Text? Leute glauben auch tendenziell, was geschrieben ist. Ja, und die Text-Tools sind ja mittlerweile so gut, dass man Schwierigkeiten hätte, einen ChatGPT-Text von einem echt geschriebenen zu unterscheiden. Ja, aber ich meine einfach generell, also selbst wir wissen schon immer, dass ein Text theoretisch halt ist, jemand hat sich hingesetzt und irgendwas aufgeschrieben. Das heißt, wir wussten eigentlich schon immer, dass es halt hat nicht den gleichen Status wie Video oder Foto zu bestimmten Zeiten zumindest. Und trotzdem glauben die Leute das tendenziell oder sind bereit, das recht schnell zu glauben. Das heißt, wenn Videos oder Fotos die Zuverlässigkeit verlieren, dann könnte es immer noch sein, dass Leute immer noch denken, ja, wieso, ich habe ein Foto gesehen oder so. Aber das auch komisch ist. Das müsste doch eigentlich die Gegenreaktion verursachen, oder? So, tut sobald es aber, denke ich, an erstaunlich vielen Menschen nicht. Die glauben einfach, was ihnen vorgesetzt wird und damit hat sich das. Ja, also das, jetzt... Dieses halt kritische Hinterfragen, das ja, jetzt gerade nicht so die meisten. Fall, ne? Sozusagen. Aber ich hätte gedacht, so, wenn weißt du, wenn jeder zu Hause mit einem Knopfdruck, mit einem Klick oder sonst was halt irgendein Foto generieren kann, dann muss einem ja eigentlich auch selber auffallen, warte mal, das kann ich, das aber kann Leute, auch jeder. Aber Leute wissen halt nicht, dass das eine Möglichkeit ist. Ja, also jetzt gerade sehe ich das. Meine Hoffnung oder die Überlegung wäre, dass sozusagen in 5 Jahren, wenn die allgegenwärtig sind und die Tools auch allgegenwärtig sind. Und dass wirklich jeder davon weiß. Genau, also ist natürlich vielleicht immer noch mit Altersdifferenzen und sowas könnte halt ein Problem sein. Also wenn du halt einfach technisch nicht affin bist, weil du in einer anderen Zeit aufgewachsen bist oder so und das einfach nicht auf dem Schirm hast, dann hast du halt wahrscheinlich immer noch das Problem. Das ist ja immer noch, also ist ja sowieso so Fake News oder irgendwelche Scam-Anrufe oder Scam-Mails oder so, dann hast du ja immer das Problem, dass tendenziell ältere Leute davon mehr betroffen sind. Das Problem hätte man dann wahrscheinlich immer noch. Aber die Leute, die damit aufwachsen, würde ich davon ausgehen, dass sie halt eigentlich irgendeine Gegenreaktion haben und einfach die Leute irgendwann denken, ja gut, du hast mir ein Bild gezeigt, das bedeutet ja überhaupt nichts. So. Ja. Und, ja okay, aber jetzt gerade sind wir in den Anfängen, oder? Also wir sind... Ja, ich finde, wir sind schon ein bisschen über die Anfänge hinaus. Was Fotos und so weiter angeht. Ja. Nein, was generell auch dieses KI-Ding angeht. So, es wird immer glaubwürdiger, Leute hinterfragen immer weniger und dann hast du halt den Salat. Und deswegen, deine Hoffnung ist... Dass die Gegenreaktion eintritt. Ist sehr optimistisch. Ich glaube, ich bin da eher auf der pessimistischen Seite. Also was ich auf jeden Fall zugestehen würde, ist, dass wahrscheinlich, selbst wenn es so eine Anpassung gibt, sie wesentlich langsamer sein wird als der technische Fortschritt. Ja. Das heißt, wir werden so oder so eine gute Anzahl an Jahren oder vielleicht ein Jahrzehnt oder sonst was haben, wo Leute komplett davon reingelegt werden. Sozusagen. Unschön. Absolut. Tut mir leid. Bin ich die erste Person, die heute hier steht? Das ist gleich so ein Thema aufbringen. Nee, überhaupt kein Problem. Hauptsache, Themen sind interessant. Und das ist ein sehr interessantes Thema, meiner Meinung nach.